Massenmedien vieler Länder berichteten jüngst über die revolutionäre Tätigkeit von Genossen Kim Jong-un. Die Zeitungen, Nachrichtenagenturen, Sender und Internet-Homepages von Russland, der Demokratischen Republik Kongo, Nepal, Deutschland, Polen, Nigeria und Peru meldeten, dass Kim Jong-un den Testschuss der strategischen ballistischen Bodenmittel- und Langstreckenrakete Fassung 10 vor Ort begutachtete und sich zusammen mit den Personen, die zu deren erfolgreichen Testschuss beigetragen hatten, zum Andenken fotografieren ließ. Die senegalesische Zeitung Le Populaire und die Sender für In- und Ausland und in 7 Nationalsprachen von Guinea berichteten über den Besuch des verehrten Marschalls Kim Jong-un in der Pyongyanger Seidenspinnerei Kim Jong-suk. Die indische Zeitung World Mirror über seinen Besuch im rekonstruierten Getreideverarbeitungswerk Pyongyang und die Internet-Homepage der tschechisch-koreanischen Freundschaftsgesellschaft Baekdosan über seinen Besuch in der neu gebauten Kimchi-Fabrik Ryugyong. In den Massenmedien erschienen die Bilder von Kim Jong-un.